Ein kleiner Hinweis in eigener Sache und eine kleine Information für diejenigen, die diesen Podcast vor der letzten Folge abonniert hatten. Dies ist die vierte Folge unserer kleinen Infected-Kampagne. Wer sich nun wundert und die dritte Folge vermisst, der hat möglicherweise durch das iTunes-Abo und einen Fehler in unserem RSS-Feed die dritte Folge nicht automatisch zugestellt bekommen. Dafür bitte ich um Entschuldigung. Dieser Fehler wurde behoben und die dritte Folge steht selbstverständlich auch zum Download bereit. Hallo zusammen, mein Name ist Michael und noch einmal schlagen wir uns im Oktober des Jahres 2021 in der von Zombies überrannten Welt herum. Mit wir meine ich dabei Marion, die in der Rolle der Bogenschützin Lena, die nun auch mit einem Küchenbeil ausgerüstet ist. Hallo. Dann Lars in der Rolle von Kai, der Zombies lieber mit einem Zimmermannshammer begegnet. Hallo, servus. Thomas in der Rolle von Willi, der überraschend resolut mit einer Axt aus dem Baumarkt umzugehen weiß. Hallo. Und Marcel in der Rolle des schießwürdigen Luke, der aber auch noch einen vierbeinigen Begleiter namens Rex mit sich führt. Hallöchen. In der letzten Folge mussten sich die vier zusammen mit den Bewohnern des Hofs im Innern des Gebäudes verschanzen, nachdem sie spätestens durch den ein oder anderen Schuss einige Zombies auf sich aufmerksam gemacht hatten und einige der Infizierten gelang es dann, Fensterscheiben einzuschlagen und sich so einen Weg ins Innere zu bahnen. Wir konnten allerdings mit, eher durch martialischen Einsatz von Hieb-, Schlag- und Bogenwaffen unschädlich gemacht werden. Und mittlerweile ist es nicht nur tief in der Nacht, sondern die Zombies haben sich ein wenig zurückgezogen und seit einiger Zeit keinen neuerlichen Angriff mehr gewagt. Gelegentlich sind von draußen allerdings noch so verräterische, schlurfende Geräusche auf dem Kies zu vernehmen. Und jetzt beginnt die aufsteigende Kälte des Spätherbst und der lange, ereignisreiche Tag dann doch so langsam seinen Tribut zu fordern. Das heißt, ihr werdet so ganz langsam ein wenig müde da von draußen. Wie gesagt, die Angriffe nachlassen, lässt auch der Adrenalinpegel ein wenig jetzt langsam nach. Und die Frage wäre, wie richtet ihr euch auf die jetzt noch anstehenden nächsten Stunden? Gefühlt sind sicherlich noch so sechs, sieben Stunden bis Sonnenaufgang zu überbrücken. Ich hatte ja noch den Gedanken, die Kellertreppe hinunterzugehen mit der von Kai geliehenen Taschenlampe, um mal den Kohlenschacht zu überprüfen. Du steigst also eine steinerne Treppe hinunter in einen sehr niedrigen, düsteren, staubigen, spinnwebenhaftigen Keller hinab. Und mit der Taschenlampe siehst du auch gleich, dass offensichtlich nicht das gesamte Gebäude unterkellert ist, sondern nur so ein Teil davon. In dem ersten Raum, in den du eintrittst, steht in der Mitte ein großer Tisch oder auf so einem Holzböcken, ein paar Holzplanken dann draufgelegt und der quillt über mit Einweggläsern und ja kleinen Schachteln, Kisten, Flaschen und so weiter. An den Wänden entlang stehen Regale, die nicht minder so bestückt sind mit irgendwelchen Pappschachteln und Kisten. Also das ist ein klassischer großer Vorratskeller. Na, das passt ja mit meiner Nase für Schätze, die ich habe, dass ich das hier gerade gefunden habe. Als ich sehe, dass er nach unten geht, würde ich ihn gerne folgen. Ich habe das vielleicht aus dem Türrahmen mit angesehen, dass er nach unten gegangen ist und würde gern ja hinterhergehen, dass er nicht alleine ist. Nichts dagegen. Von dem großen Kellerraum geht eine Tür Richtung Osten ab. Hier ist kein Kohlenschacht, nehme ich an. Das ist ja eher Vorratsraum. Nein. Okay, dann würde ich erstmal an der Tür ein bisschen lauschen. Ob eventuell schon da rumgeschlurft wird? Nein, da sind keine Geräusche zu vernehmen. Okay, dann mache ich auf, blende dabei ich halte die Taschenlampe eher so nach hinten, damit er nicht gleich irgendwie ein voller Lichtstrahl durch den Kohlenkeller da rausgeht. Die ist gar nicht so einfach zu öffnen, weil sie ist zum einen abgeschlossen, zum anderen verkeilt. Also da hat sich jemand echt Mühe gegeben und ein paar Balken so schräg vorgestellt und unter der Klinke ein Holzkeil noch unten drunter geschoben. Ah, dann wird derjenige gewusst haben, was er da tut. Und dann lasse ich das einfach so. Oder, Luke? Das ist doch vernünftig dicht gemacht. Ja, aus meiner Perspektive, ich bin sehr neugierig. Ich würde schon sehr gern wissen, was dahinter ist. Aber auf der anderen Seite hast du natürlich recht. Schwierig. Also wir merken quasi, von der anderen Seite ist das Ding verbarrikadiert. Nein, nein, von dieser Seite. Ach, von dieser Seite? Also sprich, genau das, was sie eh tun würden, wenn der Kellerschacht da, der Kohlenschacht, nicht ganz sicher ist. Ich würde mal kurz meinen Hund angucken. Vielleicht schlägt der irgendwie an, so, dass er irgendwas Bestimmtes riecht oder so. Kann natürlich auch sein, dass die Familie da ihre Leichen versteckt. Nö, also der verhält sich vergleichsweise ruhig. Also, Willi, wenn mein Hund nicht anschlägt, dann wird dahinter auch nichts Schlimmes sein. Also ich glaube, ich denke mal, da können wir rein. Ja, warum sollten wir eine sichere Barrikade kaputt machen, mehr oder weniger, nur um einen Blick reinzuwerfen? Vielleicht ist dahinter irgendwas Interessantes. Das können wir morgen früh tun, wenn wir ausgeschlafen sind. Das ist ein Argument. Dann lass uns das morgen früh tun. Ja, also zombiesicher ist das hier, glaube ich. Ich rüttel noch mal kurz dran, ob es auch wirklich zombiesicher ist. Also infiziertensicher. Verzeihung. Die Tür bewegt sich keine 2 Millimeter. Also das ist... Gut, das ist safe. Ist Zombie nicht politisch nicht korrekt, oder? Weil du auf infizierter Bestand ist. Wie heißt das dann? Menschen zweiter Lebensform oder sowas, ne? Ja, nee, dann lass uns weitergehen, ob wir vielleicht noch was finden, außer diesen Vorratsschränken oder so. Das war nur der große Raum mit der Tür nach hinten, oder? Genau, nur der große Raum mit Tür nach Osten. Tja, dann lassen wir noch umgehen. Hier unten ist ja nichts mehr Interessantes. Ja. Ihr schleicht also die Treppe wieder nach oben. Ach, schleichen müssen wir nicht. Außer vielleicht einfach ein Müdigkeit getriebenes Schlurfen. Die Müdigkeit, die euch ja so ein bisschen jetzt langsam ereilt und übermannt und gefühlt habt ihr auch schon eine ganze Weile nichts mehr gegessen. Zumindest erinnere ich mich nicht, dass ihr im Rahmen der letzten 3 Folgen irgendwann mal Nahrung zu euch genommen hättet. Ja, die letzten 3 Folgen waren 2 Stunden Spiel, oder? Es belastet euch auf jeden Fall. Das heißt, künftige Proben werden ein wenig fordernder werden. Wie gesagt, ihr habt noch mindestens 6 Stunden vor euch bis Sonnenaufgang. Kai macht sich dort an der Position, wo er ist, gemütlich, also relativ gemütlich. Ich habe ja einen Rucksack und eine Hängetasche auf jeden Fall. Einen Rucksack habe ich ja dabei und wie gesagt, ich werde auch was an diesem Abend auf jeden Fall noch zu mir nehmen. Ich mache eine Dose Hundefutter auf mit so einem kleinen Werkzeug und fange halt wirklich dann so mit so einem leicht improvisierten Holzlöffel an, diese Dose Hundefutter in mich hinein zu erschieben, weil immerhin ist die ja noch bis 2022 haltbar gewesen. Ein ganzer Kerl, dank Chubby. Ja, genau, und stell halt im Endeffekt auch meinen Rucksack neben mich hin, trink etwas aus der Wasserflasche, die ich raus habe, und da zum Glück da so ein paar, die ich vom Militär mal gesehen habe, diese Wasserpillen, diese Chlorpillen, die es da gibt, damit das Wasser da ein bisschen gereinigt ist. Und sitz halt so, dass ich also die Haupttür beobachten kann und die Tür in die Küche. Weil da sind ja 2 Fenster kaputt gegangen, die wir zwar barrikadiert haben, und hab den Zimmermannshammer neben mir und ess halt so und bin auch schon relativ müde, aber beobachte weiter in das Küchenfenster, da im Dunkeln sitzen und abwartend. Marion, was mit dir? Du hast dich ins Wohnzimmer zurückgezogen. Ich versuche mich noch so ein bisschen um den Verletzten zu kümmern, soweit es irgendwie möglich ist. Deswegen wird das wohl kaum. Nicht wirklich. Ich gucke mir so ein bisschen die Reaktion jetzt an. Also der Philipp, das hat man ja im Wesentlichen schon die ganz klare Erkenntnis, der braucht professionelle medizinische Betreuung, um da irgendwas zu machen. Ihr habt ihn soweit stabilisiert, aber auch dieses Stabilisiertsein wird jetzt nicht für die nächsten Wochen ausreichen. Das wird eher dann kippen. Wir wollten ihn ja am nächsten Tag mit dem Auto in die Stadt bringen, oder? Naja, Philipp Sart hat gesagt, ungefähr 20, 30 Kilometer von hier sein Arzt. Es gibt zwar... Ich glaube, 2 bis 5 Kilometer weiter eine Ortschaft, aber die hätten keinen Arzt in der Hinsicht. Und ich glaube, in der Nacht brauchen wir nicht raus, weil ich vermute, die Jäger da draußen sind noch um uns herum. Die warten nur ab. Ja. Rebecca hat ihre kleine Schwester Patricia auf der Couch gebettet, eine Decke drüber gelegt. Die ist also irgendwie eingeschlafen. Das war dann doch insgesamt ein wenig zu viel für die Kleine, aber glücklicherweise ist sie dann jetzt erstmal ein wenig zur Ruhe gefunden. Rebecca bewegt sich leise aus dem Wohnzimmer raus, über den Flur, macht da den großen Schritt über die Lache am Boden und über die Beine von Kai Richtung Küche. Ich beobachte sie halt. Hat sie die Kerze mitgenommen? Weil es ist jetzt überall dunkel. Sie findet sich auch im Dunkeln erstaunlich gut zurecht, aber sie wohnt ja schon eine ganze Weile wohl da. Ja, stimmt auch. Ich frag mal den Vater, ob wir was zu essen bekommen können. Nur für heute. Er guckt dich erstmal eine ganze Weile an, mustert dich also so und nickt dann ganz bedächtig, deutet mit dem Kopf so die Küche an. Dann gehe ich der Kleinen, ach so klein war ich ja gar nicht, dem Mädelmann hinterher. Na dann viel Spaß beim Kochen, es liegen immerhin 2 von den Kranken, ein Kopf liegt in der Spüle, der andere liegt auf der Arbeitsplatte. Ja, ich wollte mich gerade sagen, in dem Moment, wo Rebecca da die Küche betritt oder ein paar Schritte da rein macht, da hört man auch einen abgebrochenen Schrei, der ja ganz abrupt auch dann verstummt, So als würde jemand sich halt in den Mund zuhalten. Tja, sauber machen konnten wir noch nicht. Kommt wirklich so von hinter ihrem Rücken, so ganz trocken. Ja, für meinen Magen ist es auch nicht das Beste, wie es hier aussieht. Auch wenn ich es selber teilweise angerichtet habe. Zum Glück ist es dunkel, ich sehe nicht so viel. Luke ist hinter Willi hergelaufen. Luke ist Willi hinterhergelaufen und hält seinen Hund fest. Der sehr interessiert an Kais Dose schnuppern möchte. Ja, ich halte ihn so ein bisschen fest und ziehe ihn so ein Stückchen weiter. Für den Moment könnten da gerade Freundschaften wechseln. Ich ziehe ihn trotzdem liebevoll mit mir und pfeife ihn zu mir und ich folge Willi. Rebecca macht sich an irgendeinem Schrank zu schaffen und holt da ein paar Sachen raus. Ja, sieht aus wie halt ein paar Dosen, die sie so mit Mühe und Not dann auch versucht zu öffnen. Während hier vorne so viele sind, wechsle ich die Position nach hinten. Das ist mir da vorne alles zu laut. Ich kann zu nicht laut? Ja, da vorne, immerhin laufen jetzt gerade 3 Personen durch die Gegend. Und deswegen gehe ich ein Stück nach hinten, weil wenn da vorne jetzt was ist, dann sind da genügend Leute, aber ich weiß nicht, ob hinten was ist. Passt hinten. Also zurück zum Hintereingang. Genau. So ein Rucksack in der Hand, die Dose mit dem Löffel in der Hand. Patricia stellt ein paar geöffnete Dosen auf den Küchentisch, legt ein paar Löffel daneben. Ravioli pur und das noch kalt. So in der Art. Also ich glaube, es ist eine Dose mit irgendwie eingelegten Birnen und dann ja irgendeine Nudel, irgendwas. Und in der dritten Dose sind Erbsen und Milch drin. Aber selbstverständlich alles kalt. Der Hunger treibt's rein. Der Geiz lässt es drin. Ich würde dann auch anfangen zu essen und zusehen, dass ich meinem Hund auch ein bisschen was abgebe. Von den Erbsen und Möhrchen. Nee, von dem Nudelzeug. Mein Hund mag Nudeln. So wird es dann gefühlt Mitternacht, 1 Uhr. Moment, irgendwann geht man natürlich mal vielleicht schlafen dann doch. Oben war eine Menge Zimmer, hat Lena berichtet, oder? Ja. Vielleicht kann man sich da irgendwo gemütlich machen. Es waren Zimmer, aber ich war nur im Gang und in einem Zimmer. Wenn du also den Rest sehen willst, musst du dir selber angucken. Ich würde mal den Weg dann anschließend zum Vater antreten. Guter Mann, könnten wir uns hier vielleicht irgendwo zur Nachtruhe begeben? Such dir ein Zimmer aus, aber bleib mir vom Leib. Da die Leute jetzt wieder wechseln, mache ich eins, während ich vorgehe zu Rex. Ich habe ungefähr noch so ein Drittel in der Dose gelassen. Gucke ich ihn an so und stelle ihm die Dose hin und setze mich dann dort wieder an die Wand. Dem kann Rex, glaube ich, definitiv nicht widerstehen. Nein, lass ich noch hinlaufen. Das ist ja auch... Ich nicke auch zum guten Kai. Lücke ich ihm mal so dankend zu und lasse meinen Hund erstmal sich seinen Hunger etwas tilgen. Die Dose können wir danach nämlich sofort wieder in den Schrank stellen, weil so sauber wie die sein wird. Und weil ich halt auch bis Rex aufgegessen hat. Das dauert nicht lange. Das dachte ich mir. Ja, die können das. Das ist auch akustisch zu vernehmen, ne? Also dieses Schmatzen und hört irgendwann wieder auf, genau. Poltern der Dose am Boden. Die hebe ich dann auf. Die nehme ich sogar und stell die an eine der kaputten Fenstern in der Küche. Das heißt also, wenn das Fenster irgendwie aufgestoßen wird, dass die Dose runterfällt. Ja, so viel Fenster war ja da nicht mal übrig, was aufgestoßen werden könnte. Die Fensterläden. Die Fensterläden vielleicht, beziehungsweise ich mach so, dass wenn jemand reingeht, dass die Dose umfällt. Ich vermute jetzt mal, dass die Infected nicht so vorsichtig über eine leere Dose klettern. Also das kann ich mir jetzt mal nicht vorstellen. Wenn ja, okay, überlöschen wir. Aber ich stelle die so hin, dass da jemand drüber stolpern könnte. Einfach nur ein kleiner Alarm. Improvisierter Alarm, wenn nicht. Ist in Ordnung. Und dann werde ich mich wirklich da im Flur. Ich hole meinen Schlafsack raus, leg den auf den Boden und setz mich dann auf den Schlafsack mit dem Schlafsack am Rücken noch an der Wand, Beine ausgestreckt und guck weiter Richtung Küche und werde dann wahrscheinlich irgendwann mal vielleicht einnicken. Willi hat sich gerade ins Obergeschoss verzogen, in das Kinderzimmer. Ah, ich habe einfach irgendeins genommen, was ich im Dunkeln gefunden habe. Ja, Luke würde gerne hier in das Zimmer reingehen. In das Badezimmer reingehen. Ja, und legt sich kackengreis in die Badewanne. Also ich schieße noch kurz die Tür hinter mir und leg mich dann in die Badewanne. Haben wir alle irgendwie sowas wie Schlafsäcke oder sowas nicht dabei oder haben wir gar nichts, was nicht aufgeschrieben haben? Es kommt eigentlich drauf an, was du als Charaktererschaffung bei Equipment ungefähr eingetragen hast. Umso mehr Equipment du eingetragen hast, ja, dann wirst du wahrscheinlich auch einen Schlafsack oder sowas haben. Okay. Ja, dann leg ich den Schlafsack da rein. Oder ein Satz Decken oder wie auch immer, aber irgendwas nicht. Ja, ich lasse mich halt irgendwie hin, ein bisschen gut zugedeckt, mit Hühnchen drüber und dann ist gut. Und ich versuche auch zu schlafen. Ich bin ja im Wohnzimmer bis dato geblieben. Werde ich auch bleiben, wenn sich sonst nichts weiter tut, wenn sich alles ruhig verhält, werde ich mir auch eine halbwegs bequeme Ecke suchen. Werde mich da hinlegen. Also die bequemste Ecke ist von der Patricia in Beschlag genommen. Es sind aber noch 2 Sessel da kannst du dich reinsetzen. Habe ich mir einen der Sessel. Der Vater von Rebecca, der bleibt bei seinem Sohn sitzen. Rebecca hat sich auch nach oben verzogen. Also wenn es geht, versuche ich natürlich nicht einzuschlafen. Ich versuche zu ruhen und weiter zu lauschen, aber irgendwann werden wir einnicken. Aber wie gesagt, ich versuche so lang wie es geht irgendwie wach zu bleiben. Die Nacht verläuft recht ereignislos. Und zwar entsprechend ein unruhiger Schlaf, den wird wahrscheinlich jeder irgendwie haben. Und immer wenn draußen Schritte auf dem Kies zu vernehmen sind oder es dann doch mal wieder irgendwo an der Scheibe so ein bisschen poltert, schreckt er wahrscheinlich immer wieder mal auf. Dementsprechend so richtig erholsam ist es nicht. Aber am nächsten Morgen gegen 7:30, 8 in der Größenordnung dürften zumindest Willi und Rebecca von dem jetzt leicht hereinfallenden Tageslicht ein wenig geweckt werden. Okay, dann werfe ich mal, also dann rappel ich mich langsam auf, werf mal einen Blick aus dem Fenster, was ich da so sehe. Ein bisschen Bodennebel. Also es ließ ich. Hier und da siehst du einzelne Gestalten auf dem Hof stehen. Aha, dann gucke ich mal runter, ob noch mehr auf sind oder ob ich mich dort nochmal hinlege, ein Stündchen. Lauf hier mal so lang, gucke, da sind sie ja alle. Ich werde wahrscheinlich wach werden aufgrund dessen, dass er die Treppe runterkommt. Ja, ich will jetzt mal keinen Schleichenwurf machen, aber ich vermute mal, dass Willi dann doch ein paar knarzende Geräusche dann da abgeben. Ja. Willi ist nicht Lena. Ich habe nicht gesteigerten Wert darauf gelegt, leise zu sein. Also ich wach dann auch auf, aber wahrscheinlich an den Schritten kann ich schon erkennen, dass es wahrscheinlich kein Infected ist, der hier irgendwo eingebrochen ist. Ich trinke erstmal in der Früh einen Schluck Wasser und dann packe ich erstmal mein Zeug alles zusammen. Ich berichte, dass da Gestalten auf dem Hof stehen. Aber die warten einfach ab, vermute ich. Ja. Aber sie sind jetzt von oben sichtbar. Das hatten wir heute Nacht nicht. Und Lena schießt doch so gerne. Ja, aber sie hat nur noch 8 Pfeile, das weiß ich. Und sie hat mit keinem Pfeil einen sofort getötet. Ich gehe mit dann auch rein und weck dann mal die Leute im Wohnzimmer. Guck halt, ob Philipp sein Vater schon wach ist. Der hat sehr lange Wache gehalten, ist aber dann in der Früh irgendwann dann auch weggenickt. Gut, dann tue ich erstmal nichts, sondern ich guck erstmal nach Philipp. Leg so langsam meine 2 Finger links neben den Kehlkopf und guck erstmal, ob er einen Puls hat oder ich halte meine Hand unter seine Nase, ob er noch atmet. Ja und ja, sehr schwacher Puls, kaum zu spüren und Atmung, ja, ist definitiv da, aber kein Bewusstsein, dass ich jetzt irgendwie regen würde oder reagieren würde. Dann gehe ich erstmal rüber zu Lena und schüttel sie so langsam am Knie, vorsichtig. Am Knie? Ja, so am Knie, so tippe ich sie ganz kurz so an. So. Ich schreck dann so ein bisschen hoch. Schwingst das Hackebeil? Wollen wir mal nicht gleich ganz so krass sein. Ich gehe davon aus, dass ich relativ schnell mit Gewehr mich da weg. Hoffe ich für ihn. Und dann lasse ich mich erstmal noch mit zurücksinken und ganz lang. Ich meine dann so, tu mir mal einen Gefallen, guck mal nach Rebecca. Die ist doch gekratzt worden. Geh mal die Treppe hoch. Währenddessen wecke ich dann vorsichtig den Vater von Philipp. Er zuckt auch erstmal zusammen, hat sein Gewehr halt die ganze Zeit dann so an, aber nimmt dann doch relativ zeitnah wahr, um wen es sich da handelt. Ich rappel mich dann langsam hoch und gehe dann die Treppe hoch und schau mal Mädchen. Ja, im Flur kommt die Rebecca auch schon entgegen. Die ist also auch schon wach und auf dem Weg nach unten. Wie sieht's so aus? Wie geht's ihr? Durchzechte Nacht. Vermutlich alle aus. Genau. Gut, ich meine dann zum Vater von Philipp, wir müssten gucken, dass er hier rauskommt. Wissen Sie, ob das Auto noch startet? Startet Ihr Auto? Geht das? Ja, mechanisch ist das einwandfrei, aber schon eine ganze Weile nicht mehr mitgefahren. Wie auch? Wieso? Wie auch? Kein Benzin oder was? Oder? Doch, Benzin ist noch da. Es ist halt knapp. Es ist ja nicht für so, dass wir hier jeden Tag eine Spritztour machen könnten. Nein, aber könnten wir damit wenigstens einen Teil der Strecke schaffen. Wenn sie es ankriegen, ja. Wie gesagt, also ich bin sicherlich seit 3 Monaten nicht mehr damit gefahren. Ob die Batterie das noch macht? Generator im Haus haben sie keinen, oder? Nein. Nee, sonst hätten wir Strom gesehen. Scheiben auch nicht. Ja, probieren müssen wir es. Aber es ist eine zuverlässige Karre. Was für ein Modell war das? Ein Japaner. Ja, so ein geländegängiger, älterer Subaru. Mhm. Das Problem wird halt sein, im Hof stehen welche von den Kranken. Das Problem ist, wir dürfen nicht so viel Lärm machen. Das heißt, wir müssen sie mit Nahkampfwaffen auf jeden Fall ausschalten. Weil wenn wir hier schießen, tauchen wahrscheinlich innerhalb der kürzesten Zeit neue auf. Ich würde sagen, wir versuchen rauszustürmen, jeder in eine andere Richtung, um die Leute so schnell wie möglich erstmal auf die kürzeste zu erledigen. Und dann gucken wir, dass wir zum Auto kommen und das Auto starten können. Du hörst ein Schnarchen aus dem Badezimmer. Ja, stimmt. Nur so zur Information. Der hat einen guten Schlaf. Und dann vielleicht das Auto rückwärts hinfahren, Philipp drauf, in der Zwischenzeit suchen wir vielleicht Lebensmittel zusammen und dann weg. Lebensmittel sind nur im Keller, da müssen wir nicht viel zusammensuchen. Ja, aber trotzdem, ein paar. Die Leute werden so schnell nicht mehr wieder herkommen. Wo ist eigentlich Luke? Ist das das einzige Bad oder war oben auch noch eins? Oben ist auch noch ein Bad, ein kleines. Okay, nicht, dass er die ganze Nacht die Toilette blockiert. Die Wasserspülung oder sowas wird wahrscheinlich sowieso nicht mehr gehen. Nicht wirklich, nee. Das heißt also eigentlich, was natürlich gehen würde, du machst rein und schüttest dann den Wassereimer oben drauf. Das geht. Ja. Das wird durch den Überdruck rausgeschüttet. Das geht, aber trotzdem, wir haben hier kein Wasser. Naja, gut. Dann wird halt ein Sammelschiss weggeschüttet. Anderes Thema. Ja, wir wecken Luke natürlich. Ich würde sagen, ich gucke den Vater von Philipp an, ob er damit einverstanden ist. Was? Naja, hier lassen ist keine Option, oder? Nein. Auch deswegen, wenn der Mistkerl auf Philipp geschossen hat. Aber wenn der Philipp stirbt, dann garantiere ich für nichts. Passen Sie auf, wenn Ihr Sohn stirbt, dann stelle ich mich euch nicht in den Weg. Dann könnt ihr machen, was ihr wollt. Okay, ich bin auch nur hier reingezogen worden, weil ich die Leute hier getroffen habe. Da bin ich ernst und ehrlich. Da habe ich kein Problem mit. Anscheinend hat immer noch keiner geweckt, weil ich bin nicht rausgegangen. Also. Ich stehe da ja passend an der Tür. Ich stoß mal den Axtgriff ein bisschen an der Tür, also klopfe. Dann kommt ein verschlafenes Besetzt. Mach ich auf, Herr Meister, mach ich denn von dem kleinen Schubs dann gegen die Tür auf? In den letzten 5 Jahren hast auch du mit Sicherheit einen eher leichten Schlaf entwickelt. Na gut. Was ist denn? Geht los! Ich meine dann so zu den 2 Mädels. Guckt, dass ihr habt doch bestimmt irgendwelche Umhängetaschen oder ihr habt doch bestimmt auch irgendwelche Rucksäcke, oder? Dann tut mir mal einen Gefallen. Guckt, dass ihr euch ein bisschen Lebensmittel einpackt. Für dich, für deinen Bruder, für deinen Papa. Okay? Und bereitet das schon mal alles vor. Könnt ihr 2 das machen? Hier, ihr kriegt auch meine Taschenlampe, falls ihr runter in den Keller gehen müsst. Die Rebecca nimmt eine kleine Schwester in Schlepptau und die marschieren los. Gut. Ihr hört also auf der Treppe ab und zu mal ein paar Stufen knarren und dann... Jetzt ist es so. Gibt es eine Möglichkeit, ich gucke den Vater von Philipp an. Philipp ein bisschen stabiler irgendwie. Haben Sie... Ist ganz einfach, klar. Logo, Blödsinn. Ich angel hier so eine Tür, ich heb so eine Tür hier aus den Angeln. Ich heb den erstmal so drauf, das geht ja. Dann gucke ich mir die Tür an, dann gucke ich mir die Fenster an. Würde die Tür theoretisch durch die Fenster passen, wenn man einfach durchschieben würde? Ja, würde sie. Das heißt, auf 3 heben wir ihn erstmal vorsichtig auf die Tür, legen dann eine Decke drüber, spannen die fest, vielleicht mit irgendwelchen, wenn es sein muss, vielleicht gibt's ein paar Gürtel oder vielleicht ein paar Stricke, dass wir an Oberschenkel, Waden ihn auf jeden Fall erstmal festzurren und leicht an der Brust, die Arme arg angelehnt, die Decke drüber, das als noch als Spanngurt sozusagen. Und dann haben wir auf jeden Fall eine Möglichkeit, ihn, wenn alles klappen sollte, von hier drinnen auf das Fensterbrett raus auf den Pickup zu schieben. Durch die Tür geht's nicht? Das Problem ist, wir kommen wahrscheinlich nicht durch den Gang mit der Tür längs. Das geht nicht. Deswegen vor das Fenster rückwärts hinfahren und dann durchschieben. Weil ich möchte ihn nicht durch den ganzen Flur tragen und dort dann immer wieder hin und her schleifen. Hier einfach richtig schön unterheben, draufsetzen, dann gleich improvisiert verschnüren. Okay, wenn du meinst. Wenn, muss es schnell gehen. Natürlich muss es schnell gehen. Natürlich. Wir bereiten jetzt alles vor. Wir legen auch die Lebensmittel hier alle hin, die Rucksäcke alle hier hin, beziehungsweise einige Rucksäcke an die Eingangstür, alle auf die rechte Seite, da wo die Tür hin aufgeht. Da werden sie hingestapelt. Dann kommt der Pickup rückwärts hierher. Willi und ich werden versuchen, wenn es geht, vielleicht will jemand anders das da machen, ist auch egal, die Wesen so gut es geht aufzuhalten. Sie bleiben im Auto sitzen. Rebecca und die Kleine springen hinten drauf, geschützt von Lena. Luke wird dann auf einen von uns 2 warten, dass wir reinkommen, ihn reinlupfen und dann hauen wir ab. So Pi mal Daumen, weil jeder Schlachtplan ändert sich in dem Moment, wenn die Schlacht anfängt. Wie viele Leute passen überhaupt in dieses Auto rein? Das ist nämlich eine gute Frage, die wollte ich mir auch gerade stellen. Wir haben ein paar, wie viele? Also wir sind 4 plus die beiden Mädels. Und der Hund. Plus Vater, plus Hund, plus verletzter Typ. Der Hund muss hier bleiben. Was? Mein Hund kommt aufs Dach. Also regulär ist er vorgesehen für 5 Personen. Plus großen Kofferraum. Ja, ich guck mir auch die Superaus gerade an. Okay, dann würde ich vorschlagen, einer, können wir nicht alle einfach über den Kofferraum einsteigen? Geht das? Das wird so ein Auto, wo man drüber gehen kann? Nee, das glaube ich nicht. Nee, okay, schade. Ja, wo packen wir überhaupt den, wie hieß er noch gleich, den Bruder? Philipp. Ich vermute mal, dass Philipp. Dieser Subaru, wie die meisten Autos in der Hinsicht, auf jeden Fall wahrscheinlich umklappbare Rückenlehnen haben. Ja, dann passt er da rein. Und wir anderen? Ja, die zwei Mädels passen auf den Beifahrersitz. Die sind klein, das geht. Ja, okay. Die können sich sogar, wenn es sein müsste, sagen wir mal, die kleinere in den Fußraum setzen. Das ist gar kein Problem. Die größere setzt sich hin. Ja, und dann ist es so, dass wahrscheinlich noch ein oder zwei Leute hinten reinpassen und der Rest hat Pech. Wäre es nicht sinnvoller, der Rest hat Pech, alles klar. Wenn der Vater und einer von uns mit Philipp allein zum Arzt fahren und der Rest verteilt die Telemedes? Das wäre auch eine Idee. Also dass wir nicht alle zum Arzt fahren, sondern ja gut, aber ganz ehrlich, ich glaube, ich weiß nicht, ob der Vater uns die beiden Mädels anvertrauen würde. Du meinst nach der Vorgeschichte mit dem Bruder? Exakt. Es ist auch gar kein Problem. Also vielleicht sollte nicht ich fragen. Ich habe kein Problem, auch hier zu bleiben. Ich lotse die Viecher auch weg. Das ist für mich kein Problem. Ich komme alleine auch zurecht. Okay, also Plan. Also ich muss nicht unbedingt mitfahren. Könnte man denn theoretisch, das klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber könnte man Philipp nicht aufs Dach irgendwie? Nein, das kann es nicht bringen. Nein? Nein. Okay. Der muss hinten rein, das hilft nichts. Du musst die Dings umklappen und so weit wie möglich reinschieben. Es wird sowieso schon schwierig, weil die Tür viel länger ist wahrscheinlich als der gesamte Heckbetrieb. Das heißt, du wirst es gar nicht zuklappen können, ganz vielleicht zubinden oder zuhalten eine Zeit lang, aber wahrscheinlich fahren sie am Anfang offen weg. Mit umgeklappter Rückbank könnte es knapp hinkommen, aber ja. Ganz knapp, oder? Ja, ist egal. Große normale Tür, 2 Meter. Naja. Da ist ein altes Bauernhaus, das kannst du davon ausgehen, dass sie ein bisschen kürzer sind. Okay. Ist halt so ein Fachwerkhaus so ungefähr fast schon. Mhm, oder so, so. Genau. Okay. Ja, also 1, 2, 3. Also wir passen definitiv nicht alle mit rein, das ganze Knicken. Nein. Also der Vater fährt, die zwei Mädels kommen auf den Vordersitz, das wird passen. Es hat hinten höchstens noch einer auf, ich sag mal, hinterm Vater oder hinter den Mädelsplatz, kommt drauf an, auf welcher Seite. Das müsste noch knappen. Wenn die Tür nämlich nicht so hoch ist, ist er auch nicht so breit. Das heißt, er nimmt nur die eine Hälfte von dem Auto im Kauf und dann kann sich höchstens das Problem noch einer hinten reinsetzen. Also 2 können noch mitfahren. Ja, dann würde ich vorschlagen, also aus meiner Perspektive Lena, weil die ja, glaube ich, am meisten Kenntnisse von Medizin hat, falls auf dem Weg doch irgendwas passieren sollte, dass die mitfährt und vielleicht tatsächlich du, weil du dich am besten mit dem Vater verstehst. Ja, ja, sagt der Vater. Ich weiß nicht, ob es zu gewagt wäre, aber ich hätte noch einen kleinen Anhänger. Ah, wo ist denn der? Der steht in der Scheune. In der Scheune. Um Gottes Willen. Es könnte sehr gewagt sein, aber... Was für ein Anhänger ist das? Geschlossen oder offen? Das ist ein geschlossener, also mit so einer Plane. Wie groß? Ah. Na, von der Länge her 2 Meter, Höhe vielleicht 1,50, Breite, naja, Autobreite halt. Das heißt aber, hinten würde der Philipp reinpassen plus noch 2 Personen von uns. Dann wird's passen. Mhm. Ja. Okay, wir brauchen diesen verdammten Anhänger. Definitiv. Okay, jetzt nur die Frage, wie machen wir das alles? Hat die Scheune noch ein Tor nach zum Haus hin oder nur das vorne zum Hügel hin, was eingezeichnet ist? Sowohl als auch. Also die Scheune ist so eine Durchfahrscheune. Na, gegenüber der Haustür ist auch ein Tor in der Scheune. Will, wie viele Infizierte hast du jetzt draußen eigentlich gesehen von oben heute? Puh, ein paar Gestalten. Wie viele waren es genau? Ich sehe gerade 2. Kommen ein paar in Sicht, nicht wahr? 3. So, es werden schon 3. Moment mal, es werden immer mehr. Verflucht, heute ist Ausverkauf. Scheiße, was? 3 Stück für 99 Cent. Zum Glück bin ich pleite. Dann kommen die mehr. Auf jeden Fall sind ein paar da. Sonst hätte ich folgende Idee. Ich bin ja auch für das Ganze irgendwie ein bisschen verantwortlich, deswegen sehe ich es auch ein bisschen als meine Aufgabe, das wieder gerade zu biegen. Was hält ihr davon, wenn ich aufs Dach gehe und von da aus Rückendeckung gebe? Nicht schießen. Nicht schießen. Ja, aber wenn es nicht anders geht. Ja, erst dann. Aber jetzt hier müssen wir erstmal hin. Und zwar... Wir brauchen doch nur 2-3 Minuten, in denen wir einigermaßen Ruhe haben. Nicht 20. Wir müssen den Anhänger rausrollen. Wir müssen den Anhänger anhängen. Das dauert alles eine Zeit lang. Wir müssen Philipp rauskarren. Wir brauchen 5 Minuten, 10 Minuten brauchen wir wahrscheinlich schon. Und das Auto muss anspringen. Das ist das erste Problem. Das Auto muss anspringen. Wir müssen jetzt erstmal die Viecher erledigen, um zu gucken, ob überhaupt das Auto anspringt. Wenn das Auto nicht anspringt, hat sich alles sowieso erledigt. Und da dürfen wir nicht schießen. Ja, aber wenn das Auto nicht anspringt, ja, dann können wir Philipp auch gleich mehr oder weniger eine Kugel geben. Haben wir ja schon. Das Auto muss anspringen. Also, wir müssen erstmal gucken, dass das Auto anspringt. Haben wir schon. Ja. Das heißt, Lena, tu mir nochmal einen Gefallen. Geh bitte nochmal hoch und guck dich mal über jedes Fenster um, was du sehen kannst. Und dann komm bitte nochmal runter. Okay, ich mach das, ich gehe hoch. Guck durch die Fenster und versuch rauszufinden, wie viele Infizierte draußen sind und inwieweit die sich noch bewegen oder Also du siehst auf dem, in Anführungszeichen, Innenhof drei von den Infizierten. Einer steht relativ dicht bei der Scheune, also zwischen dem Subaru und der Scheune. Zwei andere auf dem größeren Bereich links von der Rückseite des Hauses, also gegenüberliegend, siehst du zwei weitere Infizierte. Einer von denen hängt in dem Stacheldrahtzaun noch ein bisschen fest. Und ein anderer steht auf der, ne, was ist denn hier? So, Apfelwiese. Okay, pass auf. Wir werden es so machen. Ich werde rausstürmen, wenn wir uns darauf geeinigt haben, und schnapp mit denen im Nahkampf. Willi, du passt auf Lena auf und übernimmst die linke Flanke als Sicherung, gehst ein bisschen zwischen Scheune und dem Haus und Lena soll die zwei beschießen mit dem Bogen. Und dann kannst du den Rest mit der Axt machen. Und ich weiß nicht, ich habe am Luke nie eine Nahkampfwaffe gesehen. Ich hab, Alter, du siehst die ganze Zeit einen Baseballschläger drauf. Ach so, stimmt, du hast einen Baseballschläger. Ja, dann kannst du, sage ich, du bleibst erstmal hinten stehen und guckst, wer von uns dann Hilfe braucht. Weil in der Hinsicht sind wir dann 3-3 und du bist sozusagen dann die Reserve. Du wirst dann dahin rennen müssen, wer Hilfe braucht. Ich fand die Taktik von heute Nacht eigentlich ganz gut, weil du durchs Fenster reinkommen zu lassen, einzeln. Ja, das Problem ist, ob die herkommen und wenn es dann, ob sie kommen, das ist die Frage. Wir können natürlich auch die Eingangstür hier einfach mal aufmachen, ob sie reinkommen. Ja, ich gehe direkt zur Eingangstür. Nein, das tust du nicht. Du machst sie nicht einfach auf. Ich mach sie schon wieder zu. Das ist jetzt hier ein Plan. Wir können das natürlich machen. Wir können das so machen, dass du, Willi und Lena an der Tür stehen bleibt, sie reinlockt. Ihr könnt euch ja so stellen, dass einer links im Gang steht, einer rechts in der Küche und einer hinten an der Wand. Dann seid ihr zu dritt und könnt ihn angreifen. Während ich dann mit dem Philipp, seinem Vater, an die Hintertür gehe, dort rausrennen, dann kann Philipp, sein Vater, zum Auto rennen, während ihr die drei beschäftigt und ich renn schon mal in die Scheune und versuch, den Wagen herzuschieben. Das ist eine sehr gute Idee. Sind denn die Mädchen eigentlich schon wieder da mit dem Essen? Die haben eine ganze Reihe an Taschen und Rucksäcken geholt und schleppen da schwer das ganze Zeug in den Flur da. Der Vater ist halt auch mal losmarschiert, noch um ein paar Sachen zu holen. Wir haben noch den Hund brauchen wir auch. Das heißt, Lena kommt mit uns mit hinten. Lena geht mit mir und mit Philipp, sein Vater, und die kann auf jeden Fall aufpassen auf diesem großen Zwischenraum, während ich in die Scheune renne. Und ich und Willi erledigen die hier vorne sind. Genau, Willi, du und der Hund, ihr erledigt die da vorne sind, während Philipp, sein Vater, und ich und Lena warten, bis ihr vorne im Kampf verwickelt seid, dann reißen wir hier hinten die Tür auf, er rennt zum Auto, ich renne mit, ich bieg dann ab zur Scheune und Lena bleibt in der Tür stehen und sichert sozusagen nach vorne ab in den Hof hinein, um dann mit dem Bogen Unterstützung zu geben. Ja, ich krieg gerade einen Nicker von der Seite. Okay. In der Scheune sind dann noch ein paar lichtscheuere Zombies, oder? Es kann sein. Gucken wir einfach mal. Das müssen wir dann einfach sehen. Jetzt warte ich erstmal ab, dass ihr die drei ranlockt. Ich öffne die Tür. Ganz kurz. Rebecca und die Kleine sollten zu Philipp ins Zimmer gehen, weil den haben wir vorbereitet. Die sollen dann die Rucksäcke hinstellen und im Zimmer bleiben, wenn das okay ist mit dem Vater. Okay. Ich will dem Vater hier nicht irgendwie... Und vielleicht die Tür zu machen, vorsichtshalber. Ja, das können sie auch machen. Vorsichtshalber die Tür zu machen. Wir werden dann schon anklopfen und Namen rufen. Im Hut. So, und dann warte ich ab, was Philipp, Willi und der Rex tun. Was? Philipp tut nichts. Philipp liegt einfach nur. Ich meinte Luke. Luke steht vor der Tür und würde die Tür jetzt gerne tatsächlich öffnen mit deinem Baseballschläger bewaffnet und seinem Messer in der Gürteltasche. Ja, also ich öffne die Tür hier. Es ist nicht mehr ganz so diesig, es hat er mittlerweile dann aufgelöst. Ein relativ klarer Herbstmorgen und blickst in circa 5 Meter Entfernung das Gesicht eines doch arg heruntergekommenen Zombies. Ja, mach die Tür auf und stell mich quasi nicht in den Türrahmen, sondern links innen an die Tür, damit Willi rechts Platz hat. Passen da zwei in den Gang? Ich hoffe doch mal. Ich hatte sonst gedacht, dass wir ihn bis in die Ecke reinkommen lassen und ich in der Küchentür stehe und... Ist schmal. Du. Aber schmal. Man kann zu zweit nebeneinander stehen, aber man kann nicht zu zweit gleichzeitig durch eine Tür raus. Nee, das machen wir ja auch nicht. Nee, raus nicht. Nee, also wir lassen den quasi so, dass er durch die Tür quasi durchkommt und dann können wir beide draufhauen. Was ich auf jeden Fall kurz vorher mache, ich drehe mich zu Lena um. Ich weiß, sie hatte nur noch 8 Pfeile. 3 liegen ja auf der rechten Seite, 2 liegen ja oben noch in einem anderen Zombie in der Nähe drin. Ich ziehe so die Augenbrauen hoch, puste so aus, durchlade meine Pistole und reiche sie im Griff voraus und hoffe dann nur, dass sie mit dem Ding umgehen kann. Ich nehme sie dankend an. Nein, ich gebe es ihr nur, falls die Pfeile ausgehen und wir keine Möglichkeit mehr haben. Also der Zombie, der Luke und Willi mir da wieder gegenübersteht, verhält sich relativ ruhig. Er schwankt so ein bisschen nach rechts und links, aber steht ansonsten starr. Goddammit, okay, alles klar. Gut. Hat er uns bemerkt oder nicht? Oder wie? Anhand seiner Reaktion lässt sich das nicht unbedingt so zurückschließen. Ich klopfe mit dem Baseballschläger ein bisschen gegen den Türrahmen. Leicht. Na du hässliche Bratze, rück ran hier. Schallt es über den friedlichen, morgendlichen Hof. Kommt sie jetzt? Nein. Okay, mir reicht's. Zombies sind dümmer als die Polizei erlaubt. Ich geh raus und knall ihr eine mit dem Baseballschläger. Als du auf halber Strecke unterwegs bist, kommt sie auf einmal auf dich zugestürmt. Ja, dann halte ich inne und warte, bis sie quasi in Schlagdistanz ist und schaue hier dann eine rein. Dann hau mal. Oh Gottes Willen. Aber ich hätte gerne mindestens 4 Erfolge. Moment, jetzt muss ich ganz kurz gucken, wie viel ich in Nahkampf habe. Oh, obwohl, das könnte passen. Also Kraft und Nahkampf bewaffnet. Das sind schon mal 6 plus 1 und 7 Erfolge. Das heißt, der erste Angriff sitzt. Jetzt muss ich ja selber auch wieder würfeln. Ach du. Ich habe übrigens Schaden 5. Ja, mal gucken. Erstmal ausweichen, wie viel da, also, aber parieren kann. Wie viel da übrig bleibt. Okay, da gehen 2 runter. Also von meinen 5 bleiben quasi noch 3. Nee, Moment. Du hattest sieben Erfolge, davon gehen 2 runter, bleiben 5 übrig. Und von den 5 Schaden? Und kommen jetzt noch 5 Schaden drauf. Also machst du 10 Schaden. 10 Damage. Genau. Das heißt, sein offensichtlich etwas spröder Kopf zerbröselt und zerplatzt in einem, der sackt vor dir so zusammen. Das, was mal Hirn war, als breiige Masse, läuft er aber so runter. Das war auch wiederum mal ein Volltreffer. And there comes the throw. I don't know if he gonna hit it. It's a home run. Wunderschön. So. Easy. Willi? Ja? Rück ran hier. Da hinten stehen noch so 2 Leute, die von uns behandelt werden möchten. Ich schließe mich Luke an, stelle mich praktisch neben ihn. Und ich gehe langsam, also ich renne jetzt nicht so, und ich gehe wirklich ganz normal mit dem Baseballschläger und Rex, der auch so ein bisschen mitkommt, auf die Viecher zu. Und rufe auch die her. Was machen Kai und Lena denn? In der Sicht, wir kriegen ja überhaupt nicht wirklich mit, was passiert. Ich habe ja gehofft, dass der Kampf im Haus stattfindet. Und daraufhin hätten wir dann die Tür geöffnet. Das hat sich jetzt hier alles komplett verändert. Also ich warte eigentlich die ganze Zeit auf den Kampfraum und höre eigentlich wahrscheinlich nur, wie Leute rausrennen. Und du hast irgendwelche Bratze. Ich drehe mich zu Lena um, gebe ihr ein Zeichen, dass sie hinten in den Gang mal gucken soll. Nicht, dass hinter uns irgendwie ein Zombie auf einmal steht. Und ich warte weiter an der Tür und lausche erstmal. Ich guck zurück in den Gang, werde da vermutlich aber niemanden mehr sehen können. Dann wieder zurück und sag, die sind drauf. Also das Rufen oder Geschrei von Luke, das würdet ihr wahrscheinlich auch gehört haben. Und dass das von draußen kam und nicht irgendwie aus dem Flur heraus, könnt ihr sicherlich auch daraus schließen. Da meine ich nur zu Lena, los, folg ihn, hinterher, gib ihm Deckung. Und wir rennen zum Auto. Ich renne am Wohnzimmer vorbei und meine zu Philipps Vater, wir müssen vorne raus. Keine Ahnung, was die beiden sich dabei gerade gedacht haben. Los. Also ich renne durchs Haus durch. Red erst noch kurz mit Philipps Vater. Lena, hoffe ich, rennt an mir vorher. Okay, sie rennt raus, sie hört ab. Und dann renne ich mit ihm hier hin. Ich passe da auf, weil ihr habt ja gesagt, da hinten sei auch noch einer. Und ich hoffe, dass Philipps Vater zum Auto rennt. Und ich kümmere mich wahrscheinlich dann um den einen da. Reagieren die schon irgendwie auf uns? Die reagieren. Einer von beiden hat einen relativ lauten, kreischenden Schrei von sich gegeben. Der andere setzt an, um auch auf euch zuzusprinten. Welcher macht was? Welcher von den beiden? Der obere? Der obere schreit, der untere wendet sich euch zu und setzt an zu rennen. Willi, ich hab du den rechten. Ich nehme den linken. Okay. Dann gehe ich mal so 2-3 Schritte vorwärts, samt Hühnchen. Ich stopf den nach oben, lass mal auf. Das gucken wir mal. Dann machen wir mal eine Initiative. Ich auch, oder? Ja, alle Beteiligten. Marion hat eine Base-Ini von 16. Ja, die kommt auf eine 21. Sie hat immer noch den... okay, der Bogen bringt nichts. Meine Ini ist... 23. Luke hat 24, ja? 24, Willi? Ich habe 22 gewürfelt, brauche aber 2 für die Axt weniger, also 20. Genau, bei mir ist es der Hammer, den habe ich in der Hand. Dann bin ich auch um 1 weniger. Ja, ich habe 22. Und Luke, hat der für den Baseballschläger auch einen Abzug? Ich kriege sogar plus 1. Dann bist du auf alle Fälle als erster dran, gefolgt von Kai, dann Willi, ne? So müsste es etwa sein. Ich würde tatsächlich sagen, ich warte quasi, bis er nah genug an die Schlagdistanz an mich ran, weil du hast ja gesagt, er macht Meter auf mich gut, das heißt, ich warte quasi, bis er an Schlagdistanz ist und hau ihn dann eine runter. Der ist aber ein bisschen schlauer, der kommt gar nicht erst bis auf Schlagdistanz. Also so gefühlt 2 Meter vor dir stoppt er erstmal ab und taktiert. Gut, dann wird jetzt Hündchen ins Spiel kommen. Fast Rex. Ja, fast Rex. Das heißt, Rex geht quasi voraus, ich direkt dahinter und er versucht, den ins Bein zu beißen oder wie hoch er halt kommt. Dann soll Rex das probieren. Worauf würfe ich denn dann? Bis Strike Brawn hat... Hand-to-Hand, minus 1. Ja, ist lustig, hat er noch nicht mal Hand-to-Hand. Braun ist wahrscheinlich einfach nur Physiker, hat er 5. Ach, Marshall wahrscheinlich, Marshall, hat er auch 5. So, hat er 2 und 6 gewürfelt, hat quasi einen Erfolg. Mann. Also. Nee. Gut out. Gut, der Biss geht durch. Da hat der Zombie irgendwie, ja, er ist halt, weil er noch in der Bewegung irgendwie drin war, konnte dem nicht ausweichen und, oder hat mit dem Hund gar nicht gerechnet. Wie viel Schaden macht denn der Biss? Ja, einen dann, ne? Ja. Nur einen Schaden, der hat keinen Bonus, nichts dabei. Warte mal, hier Damage plus 2 und Härtegrad 2. Härtegrad ist egal, aber das heißt, dann macht er 3 Schaden. Hängt ihm vielleicht im Unterarm drin, wie typischer Polizeihund. Ja. Gut, und wenn dann der Zombie gerade so ein bisschen beschäftigt ist, mit dem Köter, würde ich dann lieber meinen Baseballschläger ausholen und dem Zombie halt eine knallen. Dann mal los. Um Gottes Willen. Das und... 8 und 3, das ist schon mal ein Erfolg. Oh, und dann 7 Erfolge nochmal drauf, plus ein Bonus. 9 Erfolge. Die Hauswand färbt sich bräunlich-rot gesprenkelt. Hübsch. Ich schlag zu, wenn ich darf, wenn ich rankomme. Du bist dahin gesprintet und machst 2 Erfolge. Das ist dürftig. Das ist wirklich dürftig, weil der Schlag geht ins Leere. Und das topp ich locker. Schwingst also einmal, spaltest die Luft. Mhm. Dann wäre Kai dran. Du wolltest zum Auto sprinten. Also ich sichere das Auto nur von der einen Seite ab, weil ich habe ja keinen Autoschlüssel. Mhm. Um die Ecke, also auf der anderen Seite des Hauses, siehst du den einen Zombie, der sich da im Stacheldraht ein bisschen verfangen hat. Der ist von da aus halt zu sehen. Ja, lass ihn hängen. Ich habe den Hammer in der Hand und guck mich halt um, ob irgendwo noch welche rauskommen. Ich warte dann ab und hoffe, dass natürlich Philipps Vater herrennt und auch versucht, den Wagen zu starten und dann rückwärts. Nicht Lena zu überfahren, weil die steht vor dem Fenster. Ich werde ein kleines bisschen Richtung Will mich bewegen, um ein besseres Schussfeld zu haben und dann auf den oberen Stellen. Natürlich nicht auf Will. Ja, schwierig, weil Willi steht recht dicht vor dem anderen Zombie. Ne? Da ist so aus der Perspektive kein wirklich gutes Schussfeld zu realisieren. Ich müsste mich weiter bewegen. Ja, du müsstest fast einmal um die beiden halt herum dann. Ne? Nein, dann bleibe ich erstmal da, wo ich war. Guck mal, was Willi so passiert. Okay, der ist halt deinem Schlag ausgewichen und der Versuch mit seinen Händen oder seinen Krallen dann irgendwie nach dir zu fassen, führt genauso zu Löchern in der Luft. Aber er gestaltet sich halt ziemlich wehrhaft. Ne? Gut, dann wären wir wieder am Anfang der Runde. Dann heißt es, Luke ist wieder dran. Ja gut, ich würde mich natürlich, ich weiß nicht, schaffe ich es in einer Runde dahin zu gehen und den Zombie eine zu geben oder nicht? Du könntest dahin sprinten, du kannst dann auch schlagen. Das würde ich aber dann mit einem... Malus. Genau, da wäre dann ein Malus von 2 Erfolgen. Probieren tue ich es trotzdem. Okay, die 2 Erfolge sind da schon mal weg und das ist ein Fehlschlag. Also 0. Schade. Das ist sogar ein Patzer, ne? Du hast nämlich jetzt eine 1 gewürfelt. Ja, stimmt, hast recht. Und nicht einen einzigen. Ja, doch, du hast zwei natürliche Erfolge. Doch, von daher ist es kein Fehlschlag, also kein Patzer. Das passt noch. Die Erfolge werden ja nur abgezogen, hat ja mit dem Wurf nichts zu tun. Der ist offensichtlich sehr gelenkig und beweglich und weicht auch deinem Schlag. Muss noch nicht mal ausweichen. Das klappt halt nicht mit Sprinten und Schlagen, alles auf einmal. Okay. Machen 1,50 Schritt nach hier drüben. Um das Schussfeld zu öffnen und den Zombie in die Zange zu nehmen. Du hast Augen im Rücken? Oder woher weißt du, dass das Schussfeld machen? Na gut, im Kampf geht's ja immer ein bisschen hin und her. Aber gut. Dann schlagen wir kräftig einen auf die Birne, hoffe ich. Naja, 3. Nee. Nicht so viel. Triffst nicht, der weicht ordentlich aus, ne? Also eine geworfene 7, eine geworfene 10. Das reicht definitiv aus, um deine Erfolge einzusacken. Der ist sehr flink. Ich beobachte die Gegend, weil wir haben wieder diesen Schrei gehört und ich vermute, dass dieser Schrei andere herbeirufen soll, weil das ist beim letzten Mal auch passiert. Die haben auch geschrien und auf einmal kamen mehrere zum Haus. Deswegen, ich beobachte jetzt so im Halbkreis von oben von unserer Karte aus gesehen, Norden bis Süden, alles, was ich sehen kann. Also ich drehe mich sozusagen so, damit ich jeweils nach links und rechts einigermaßen gucken kann, ob nicht noch irgendwo welche kommen. In der Haustür erscheint der Vater. Ich beobachte weiter und versuche abzusichern, bewege mich aber momentan nicht weiter. Dann holt mein Zombie nochmal aus gegen Willi und macht damit, da ich ja noch Abzüge habe, nee, da ist kein Erfolg. Bleibt nichts übrig. So was. Wie viel muss der denn da würfeln? Ah, okay. Ist ja gut für mich. Luke und Willi stehen vor dem vermeintlich einzigen aktiven Zombie, der ja gerade noch ist. Ja, was soll Luke jetzt bloß tun? Würfeln? Bruder. Ja. Ja. Okay, also 9. Folge. Genau, einmal 8. Folge, ne? Durch einen Fehlschlag wird einer abgezogen. Das ist eine... Nee, stimmt, das recht, ja, 8. Hm. Boah. Uiuiuiuiui. Eine 8 und eine 9 geworfen. Könnt ihr hinkriegen, ne? Bleiben 3 Treffer übrig, plus den Schaden von 5, ne? Ja. Der geht zu Boden. Der geht schwerst angeschlagen zu Boden. Also ich glaube, den hast du so halb im Rücken erwischt und ihm das Rückgrat gebrochen. Zerbröselt. Ja, Willi kann Rest machen. Er rührt sich noch, ja. Der rührt sich noch. Nicht, dass er wie der andere da oben im, auf dem Hügel gestern noch irgendwen angreift, indem er hinkriecht. Der ist nicht mehr in der Lage zu stehen oder zu laufen, aber der rührt sich noch. Seine Arme kann er wohl noch bewegen. Also der Treffer war ein bisschen zu tief. Willi, möchtest du ansonsten möchte mein Hund? Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn dein Hund immer Zombiefleisch frisst. Willi hat im Fernsehen aufgepasst. Oh. 4 und 4 ist nix, 6 und 5 ist ein Erfolg. Naja. Ja, da hat er aber nichts mehr gegenzusetzen. Das ist der fehlende Trefferpunkt, um ihn dann jetzt endgültig ins Jenseits zu führen. Also du hackst dann nochmal gezielt. Mit der Axt rein. Genau. Die macht ja auch nochmal dann 7 drauf. Damit ist auch der ins Jenseits befördert. Wo kommen die jetzt alle her, Mulmer? Aus euren Augenwinkeln seht ihr von hinter der Scheune eine Horde von 6 weiteren Zombies heranschleichen. Goddammit. Ja, ich krieg ja wahrscheinlich nichts mit. Die da hinten zerhacken und zerschlagen wahrscheinlich gerade den letzten Infected und ich krieg nichts mit. Es wird keine Warnung gerufen. Ich beobachte das, krieg wahrscheinlich nicht mit, dass vielleicht aus der Scheune heraus welche gekommen sind oder hinter der Scheune welche waren. Also ich beobachte zurzeit immer noch Norden und Süden und pass auf. Also der Vater kommt zu dir mit dem Schlüssel. Ich mach so 2 Schritt weg und lasse natürlich an die Tür. Und macht die Tür vom Auto auf, setzt sich da erstmal rein. Wenn er jetzt anfängt anzuschnallen und einen Radiosender zu suchen, dann heulen. Lena. Krieg ich die Zombies oben mit oder kann ich sie noch nicht sehen? Du kannst sie noch nicht sehen. Du siehst bestenfalls Luke und Willi entgeistert in die Richtung starren. Wenn ich jetzt nicht weiß, ob sie entgeistert wegen einem oder wegen 5 oder mehr gucken, warte ich ab. Okay, ich mach kurz mal 2 Schritte hier so nach hinten und rufe möglichst leise. Leute, wir haben ein Problem. Da hinten kommen noch welche. Und zwar mehrere. Geschätzt 6 oder 7. Plan? In-game würde ich jetzt das F-Wort benutzen, was wir natürlich in einem aufgezeichneten Spiel hier nicht sagen dürfen, vermutlich. Wieso? Friseuse ist nicht erlaubt? Ist ja ab 18 das Spiel, genau. Nicht wahr? Ich würde mich dann auch entsprechend zurückziehen bis an die Kante der Scheune hier unten so, damit ich auch sehen kann, wie das mit dem Auto vorangeht und ruf dann, nein, das hat Luke ja gerade schon gemacht, das werden ja alle mitbekommen haben, nicht wahr? Da kannst du von ausgehen, ja. Also ich höre, dass hinter der Scheune, wenn ich das richtig vernommen habe, eine größere Gruppe von Zombies runtertöppelt. Wenn du Luke gehört hast, dann hörst du, dass da irgendwie was kommt, genau. Ob du die hörst, die Zombies, die da laufen, das weiß ich nicht. Nein, ich mach so, ich bewege mich hier hoch, im Laufen ziehe ich meine Maschinenpistole. Was? Die ich ja sozusagen unter dem Mantel traue und guck erstmal so vorsichtig rum, wie viel sind. Also ich mache jetzt keinen offenen Rand dahin, sondern ich jogge so kurz vor. Während ich nach vorne jogge, geht der Hammer sozusagen erstmal in den Gürtel und die Maschinenpistole kommt rechts aus dem Mantel raus. Und ich guck erstmal so um und guck, wie viel sind. Ja, wie gesagt, ist ein Pulk und dieser Pulk macht den Eindruck 5, 6, 7. Oder nimmst du die Zeit, um sie exakt zu zählen? Nein. Ich sehe nur, es ist eine größere Gruppe zusammenstehend. Gut. Hinter dir oder südlich hörst du so ein Juggel. Genau. Juggel. Die ganze Zeit jemand sagt, kenn dich an. Ach so, ja. Da hat der das wäre Zombie im Stacheldraht. Ich warte ab und sicher. Okay, also langsam siehst du auch an der Wand der Scheune so, du siehst an der Wand vorbei, dass dahinter tatsächlich ein paar Zombies kommen. Wie viele es sind, kannst du aber noch nicht unbedingt erkennen, aber 1 oder 2 siehst du auf jeden Fall schon. Luke, kreidebleich. Ja, wie lang ist die Scheune ungefähr? 12, 15 Meter. Baseballschläger, linke Hand, Revolver, rechte. Und Feuer eröffnen. Ich möchte gern auf denjenigen schießen, den ich gerade am besten sehen kann. Schießt du oder zielst du erstmal? Bringt mir das was, wenn ich sage, ich ziele erstmal eine Runde oder so? Ja. Taking aim gibt dir einen +1/+1. Genau. Aber du müsstest dann diese Runde aussetzen. Genau. Boah, nee, ich hab Panik. Ich möchte gern schießen. Dann einmal Geschicklichkeit und Fernkampf. 8. 7+7 und 6+8. Genau. 8 Erfolge. -2 bleiben 6 Erfolge übrig. +4 machen, habe ich Schaden, also 10. Trifft und streckt ihn nieder. Gut. Einer weniger. Darfst ein rotes X drüber malen. Ich habe keine Fernkampfwaffe. Du könntest dir die Axt werfen. Klar, hüte ich mich, das zu tun. Aber ich stehe jetzt hier mit Lena zusammen und werde deshalb ihr ein bisschen Platz machen, wenn sie schießen möchte. Aber trotzdem so halb vor ihr stehen, noch damit sie geschützt wird. Ich hätte gerne eine Handgranate. Kai, den Schuss hast du gehört. Ja, damit ist sowieso jetzt alles rum. Ich mache 1-2 Schritt hierhin, nutze sozusagen noch die Scheunenwand als Deckung und lasse einen Longburst aus der Maschinenpistole raus, in die Gruppe rein. Das bedeutet für mich, ich schieße die Hälfte der Munition raus, ich krieg einen +2 to strike. Das heißt also, ich krieg 2 Würfel extra, genau. Das wären dann sozusagen 4 Würfel, und kriege aber einen -4 auf jeden Würfel. Ich mache den ersten auf Dex, der ist normal, der trifft. Dann zählen wir einfach mal erstmal alles zusammen. Dann kommt der erste auf Rage. Also -4 ist insgesamt, ne? Nicht auf pro Würfel. Dann nochmal einen und nochmal einen. Genau. Du hast Probe Nahkampf unbewaffnet gewürfelt. Probe Nahkampf unbewaffnet. Oh, Entschuldigung. Ja, brauchst du einen anderen Basewert dann zu nehmen. Für Fernkampf genau, hast du... Für Range habe ich 7, also 2 Punkte mehr. Ja, aber dann ist ja nur der zweite, der was bringt. Ne? 9 ja, plus genau. 7... sind 16, davon gehen 4 Erfolge ab, sind 2 Erfolge und der erste bringt dir 7 Erfolge. 7 Erfolge. So, das heißt, insgesamt hast du 9 Erfolge, sehe ich da richtig? Genau. Ja, geht nichts von runter. Okay, dann kriegt die Maschinenpistole noch 4 dazu, dann sind es also insgesamt 13 Damage. Sind die jetzt alle hinüber? Wenn die alle 13 abkriegen... Dann hat er die so weggemäht, ja. Darf ich die wegkreuzen oder noch lieber noch nicht? Kannst du auch. Warte mal auch. Ganz kurz. Ich möchte das selbst mal, nicht, dass wir einen Fehler machen. Das möchte ich ja nicht. Das ist ein Longburst, den du gemacht hast, ne? Spraying a group. Ja, genau. Und du hast deinen Dodge-Wurf nicht hingelegt, das stimmt, ja. This attack counts against the maximum of one target per level of the shooter's range skill. Und das sind 7. Mhm. Eben. Darf vielleicht jeder dodgen? Any defender may attempt a dodge as normal. Oh, da muss ich auch noch die Rebute würfeln hier. Ja gut, der kriegt dann 3 gut geschrieben. Der nächste bekommt auch 3 gut geschrieben. Aber trotzdem, du hattest ja einen Gesamtschaden von 13. Von 13, ne? Genau. Also wenn das normale Leute sind, dann kriegen die 9. Also. Der kriegt gar nichts. Der bekommt 2 gut geschrieben, -1. Also von daher, nee. Da die auch in Blickrichtung, in die andere Richtung schauen, ja. Ne? Die sind alle völlig überrascht, dass sie von hinten jetzt niedergemäht werden. Das war der Plan. Von daher ist das einmal komplett weg. Aber das heißt, deine halbe Munition ist weg. Habe ich schon, ich habe mir 15 Schuss rausgestrichen. Das ist ein Magazin mit 30 Schuss. 15 Schuss sind weg. Also in jeden sind ungefähr so 2 Kugeln eingeschlagen. Okay. Gleichzeitig mit der Schusssalbe dreht auch der Motor von dem Subaru auf. Dicke blaue Rauchwolke, die hinten rauskommt. Lena. Ich werde als doof bezeichnet. Okay. Ja, gibt's ja auch echt keine Chance, auch noch was zu. Soll ich noch irgendwo einen Zombie herholen? So einen Einzelnen, der noch irgendwo herkommt? Nee, also ich verzichte. Ja, immer noch den im Zaun. Also ich laufe zum Scheunentor. Ja. Krieg ich das so auf oder ist es abgeschlossen? Das ist offen, das ist einfach nur so ein Holzriegel, den kannst du nach oben wegklappen und dann ist Tor auf. Dann mache ich ihn auf. Ja. Und guck rein, wo der Anhänger ist. Der steht mehr oder weniger direkt vor dir. Ja. Gut, wenn ich noch was machen kann, dann schaue ich ihn aufkriegen. Also muss ja erstmal das Tor komplett aufmachen, damit das entsprechender durch kann. Luke. Du hast ein lautes Gerattere gehört und ein halbes Dutzend Zombies, die einfach so ins Gras gebissen haben. Ich rufe, nice one! Und begebe mich danach Richtung Tür. Willi. Ich hatte noch einer, der noch... Den hatte ich jetzt für Lena noch rausgekrabt. Ach so. Damit Lena auch nochmal darf. Und jetzt geht Lena weg. Ich bleib einfach mal hier stehen und sicher die Richtung ab. Guck, ob da noch wirklich was kommt oder Hand kriecht. Ja, der kriecht. Wie du siehst, der zieht so eine Schleimspur hinter sich her. Vielleicht sind wir weg, bevor er hier ist. Möglicherweise, ja. Wenn nicht, kriegt er halt die Axt in den Kopf. Natürlich, jetzt durch diesen Feuerstoß weiß ich genau, dass ich jetzt einen relativ heftigen Lärm gemacht habe. Ich rufe jetzt wirklich laut, schafft den Wagen ans Fenster, schafft den Wagen ans Fenster, rein mit euch und holt Philipp raus, bevor ihr den Anhänger anhängt. Bin ich schon dabei. Und sollen die Mädchen sollen auf den Rücksitz die Sachen packen. Ich pass auf, mehr tue ich nicht, also steht da die Maschinenpistole. Genau, das Auto setzt zurück, rangiert ein wenig, fährt über den Zombie einmal drüber, der vorhin als allererstes dran glauben musste. An Lena vorbei und hält dann entsprechend neben dem Fenster zum Wohnzimmer. Leg ich den Anhänger alleine raus? Was für eine Stärke hast du da? Also da gib mal Doppelstärke. Die hat keine Stärke, die hat einen Dreier. Versuchen kannst du es ja. Vielleicht. Okay. Oh. Das war schon mal ein Fehlschlag. Wir sehen, wie der Anhänger Lena auf der anderen Seite wieder rauszieht. Na, schau an, das wäre ein Erfolg gewesen. Er hebt sich mit dem Fehlschlag aber auf. Das heißt, der Anhänger bewegt sich irgendwie nicht wirklich. Luke, kannst du mir helfen oder Will? Irgendjemand? Willi, hilf mir mal. Ich hole gerade die Mädels. Luke verschwindet ins Haus. Willi. Ich versuche grob abzuschätzen, wie lange der Kriecher da braucht. Der ist jetzt in dieser Runde 20 Zentimeter nach vorne gekommen. Das ist langsam als eine Schildkröte. Okay, das ist... Mit leichtem Zögern wende ich mich ab und helfe Lena mit dem Anhänger. Okay, dann gib mir mal Intelligenz und Wissen. Hat das Ding eine Handbremse? Natürlich hat das Ding eine Handbremse. Oder ein Teil liegt drunter. Wissen wir noch nicht, ob Willi das weiß. Okay, fünf Erfolge. Willi weiß, ein Anhänger könnte eine Handbremse haben, ja. Okay, dann weise ich Lena vorsichtig drauf. Nein, ganz andersrum. Hast du die Handbremse schon gelöst? Welche Handbremse? Aha, ich mache mich auf der Suche nach der Handbremse. Nachdem ja Willi jetzt die Handbremse sucht, warte ich jetzt mal ab, was er findet. Ich weiß auch gar nicht, wie sowas aussieht. Ich weiß nicht, wie der Hand ist. Im Auto ist es einfacher, da ist sie zwischen den Vordersitzen. Das weiß ich ja noch. Luke, die Mädels kommen dir schon entgegen mit den Rucksäcken. Aufgeregt. Geht's los? Es geht los. Rein ins Auto. Nach vorne mit euch. Obwohl, warte mal. Ich gehe schnell zum Auto hin, öffne den Kofferraum und helfe den Mädels alles reinzupacken, alles an den ganzen Vorräten und so weiter da reinzuschmeißen. Also der Vater ist auch ausgestiegen und packt auch mit an, weil jetzt sind doch einige Taschen noch mit zu verladen und zu schleppen. Das kriegen die zwei Mädels alleine so nicht. Ich helfe natürlich. Genau. Willi. Ja, ich suche halt und rufe nach draußen. Weiß jemand, wo das die Handbremse dieses Anhängers ist? Also du hast schon deutlich irgend so einen Griff gesehen. Es ist recht auffällig, aber wenn man nicht weiß, dass er da existiert und wie er zu bedienen ist, dann... Das war so ein bisschen knifflig. Also, da ist ein Hebel, Willi. Okay, ich guck mal. Gib einfach mal Geschick. Geschick und Kraft. Geschick und Kraft. Also, ich wüsste es ja selber nicht. Failure. Also Kraft ist immerhin fünf Erfolge, minus eins wegen Fehlschlag bei Geschicklichkeit. Aber mit vier Kraftpunkten kriegst es irgendwie hin, das Ding zu lösen. Du hast wahrscheinlich diesen Sicherungshebel nicht auf Anhieb gefunden, aber... Wahrscheinlich hat es er abgerissen. Ja, oder so was. So eine Art, genau. Er hat es abgerissen. Und damit ruckt auch, sagen wir, der Anhänger ein bisschen entgegen. Ja. Er bewegt sich. Gut, dann würden wir ihn halt gemeinsam nach draußen ziehen, um ihn an den Subaru zu koppeln. Was nicht wirklich weiter schwierig sein sollte. Das Ziehen oder das Koppeln? Bitte noch nicht ankoppeln. Wir müssen da erst einen Philipp rein. Die zwei Gesunden sollen hinten in den Wagen rein. Der Philipp. Ah, ich dachte, der soll auf den LKW. Nein! Auf welchen LKW? Rufst du das von da hinten rüber oder? Ja, ich rufe das von hinten, weil ich mir schon sowas Ähnliches gedacht habe. Der fällt sich doch in den Anhänger, oder? Nein, es geht darum, dass der Anhänger die Tür vielleicht noch ein bisschen stabilisieren kann. Das ist nicht so ein großer Abstand, wenn wir die Tür nicht ganz zukriegen. Und hinten auf dem Hänger, da ist keine Federung großartig drinne. Okay. Ihr müsst an die Wunden von dem Typen, ihr müsst auf die Wunden von dem Typen achten. Ja. Bin halt. Ja, der kommt hinten rein in den Anhänger. Sind die Vorräte im Kofferraum? Also mit dem Hänger, ja, weil das sonst halt weiter dauert noch ein Momentchen. Die Vorräte sind die Vorräte im Kofferraum des Autos. Ja. Gut, dann Rex rein, so, und Klappe zu. So, Fanny kann sich ja theoretisch wieder hinsetzen, wenn lustig ist. Ich sorge noch dafür, dass die beiden Mädels nach vorne kommen, auf dem Beifahrersitz. Ja. Ja, das mache ich erstmal. Willi, ihr habt den Hänger jetzt auf Höhe des Fahrzeugs. Ja. Ich weiß übrigens nicht, ob es so eine gute Idee ist, der Hund und die Vorräte. Naja, gut. Und jetzt passt die Tür in den Kofferraum gar nicht mehr rein. Also die Tür mit dem Philipp drauf, weil da jetzt die Vorräte drin sind. Genau, und der Kofferraum auch gerade zugeschlagen worden ist von Luke. Jetzt klaut er das Auto. Ich bin verwirrt. Und wieso? Hä, was soll denn da noch rein in den Kofferraum? Willi ist verwirrt. Kai. Ich verlasse jetzt meine Position. Ich hoffe halt, dass die jetzt einigermaßen was da erledigt haben. Bin jetzt auch erstmal, wieso ist, warum habt, egal, spielt jetzt anscheinend keine Rolle. Ich renne zum Hänger, schieb den Hänger an, häng den auf die Anhängerkupplung, hau die Sicherung von der Anhängerkupplung drauf, guck, ob noch irgendwelche Sicherungskabel drumherum sind, häng auch die Elektrokabel an. Vorschriftsmäßig. Natürlich an. Außerdem gucke ich noch, dass die Bremskabel drin sind. Ist das Fenster zum Wohnzimmer von innen geöffnet worden? Wer sollte das gemacht haben? Das habe ich vermutet. Also renne ich jetzt rein ins Wohnzimmer und mache mal das Fenster auf, sonst kriegen wir den da nie durch. Ich renne Lena hinterher, wenn ich darf. Ja, weil Lena alleine wird den Philipp auf dem Türblatt sicherlich nicht hochgehoben kriegen. Nee, eben drum, deswegen renne ich ja mit. Ach ja, Rex ist übrigens schon im Auto. Ich gehe zum Fenster, um da den Philipp entgegenzunehmen. Das mache ich dann auch. Das heißt, ich hau so an den Waggon, dass der Vater ein Stück vorfahren kann, murmel immer noch in mein unrasiertes Gesicht. Ich verstehe nicht, warum der Philipp jetzt da hinten rein soll, aber okay. Naja. Ich tu, was man mir sagt. So wuchtet ihr den Philipp auf dem Türblatt aus dem Fenster raus. Kai und Willi tragen ihn zum Hänger, schieben ihn hinten rein. Vorsichtig. Vorsichtig, selbstverständlich, genau. Ich bleib mit ihm hinten im Hänger dann drinne, dass ich irgendwie, vielleicht gibt's ja auch so eine richtige Klappe, die man noch zumachen kann. Ja. Dann mache ich die auch zu und bleib dann am Fußende sitzen. Also ich probiere ihn noch zu stabilisieren mit meinem eigenen Körpergewicht, dass ich ein bisschen gegen die Tür drücke oder sowas. Dass wir ihn auf die eine Seite zum Beispiel schieben, damit ich mit den Füßen dagegen drücken kann, gegen die Tür. Luke und Lena kommen aus dem Haus wieder raus. Yep. Nehmt meinen Rucksack mit. Ich nehme seinen Rucksack mit. Wo kletterst oder wo steigst du ein? Hänger oder Auto? Lena soll in den Hänger. Ich gehe ins Auto. Auf die linke Seite. Wenn ich dann wieder mal rauskomme, im Vorbeiweg noch mein Zeug mitgenommen habe und ja, wenn da noch Hänger ist, nehme ich den Hänger. Okay, Willi, wo gehst du hin? Ich hole schnell nochmal auch mein Zeug raus und steige dann auf den Beifahrersitz. Da sitzen die beiden Mädels. Ach, da sitzen die Mädels. Okay, dann der Rücksitz hinter dem Beifahrersitz. Neben Rex. Nee, neben Luke. Also und Luke, genau. Also hinten sitzen jetzt zu dritt Rex, so. Luke und Willi. Okay, ja, so geht's auch. Ja. Gut. Rex kann in die Mitte. Dann go, go, go. Ja, go, go, go. Vater fährt mit dem Wagen los. Langsam brüllig hinten. Nicht das so hört schnell. Man bei dem knirschenden Kies, okay. Und dem lärmenden Motor nicht so wirklich vorne im Auto. Aber schreien, rufen darfst du es gerne. Jetzt ist sowieso alles Stufe. Genau. Fahren Sie langsam, guter Mann. Ich habe übrigens noch die Tür hinter mir zugemacht. Dafür ist es aber das Fenster auf. Kann ich an alles denken. Ich öffne tatsächlich übrigens mein Fenster und lehne mich mit einer Knarre aus dem Fenster raus. Okay, gut. Also der Hof ist groß genug, dass er da einmal einen Kreis wenden kann und dann vom Hof runterfährt auf die Straße. Halt! Ich möchte im Vorbeifahren dem Typen, der da liegt, eine mitgeben. Also mit meiner Pistole. Ich will das Arme viel erlösen. Haben wir den nicht gerade überfahren? Oder wie überfahren? Das geht auch. Überfahren wir nicht. Also der Vater ist jetzt mit anderen Sachen beschäftigt. Der wendet da einfach, dreht da einfach nur. Aber gut, dann Feuer einfach. Ich hätte auch hier gerne mindestens 4 Erfolge. Was? Wegen Bewegung. Aber das sollte funktionieren. Aus. Das reicht, genau. Also, das schon wieder, also wie oft ihr hier eine 10 geworfen habt, das ist unglaublich. Ja, hast du die Einsen auch gezählt? Ja, die habe ich alle abgekriegt. Die habe ich alle abgekriegt hier. Also ich befreie den Zombie aus seiner Hülle und erlöse ihn von seinem Leid. 10 Erfolge, unglaublich. Der ist von seinem zweiten Leben, Second Life, erlöst, genau. Ja. Im Vorbeifahren seht ihr also auch noch den einen Zombie, der da im Stacheldraht festhängt und der andere, der auf der Wiese ist, ist bis dahin schon nach vorne vorgekrochen. liegen aber auf deiner jetzt abgewandten Seite, von daher kannst du da nicht auch noch drauf schießen. Und damit rauscht dir dann die Straße dann runter in Richtung des nächsten Dorfs mit Ziel auf die nächste zivilisierte Lokation, wo man halt noch eine Chance hat, medizinische Betreuung oder so zu finden. Jo. Gut, dann denke ich, sind wir damit durch und beenden auch die Sequenz, also dieses Abenteuer, diese Infected-Runde, den kleinen Ausflug, den wir jetzt hier gemacht haben. Vielleicht kann man irgendwann das nochmal aufgreifen und schauen, was sich dann noch so weiterentwickelt. Ihr habt ja glücklicherweise alle das Abenteuer überlebt. Ich habe den Eindruck, dass die Zombies doch ziemlich schwach sind. Ja, die sind ziemlich etwas underpowered sind. Unterqualifiziert hier. Was vielleicht aber auch daran lag, dass der ein oder andere von euch ja doch ordentlich mit Punkten ausgestattet war und deshalb gut hochleveln konnte. Das dürfte also sicherlich einer der Kriterien oder Punkte gewesen sein, weswegen man da so gut gezielt hat. Aber ansonsten, mir hat es Spaß gemacht. Gleichfalls. Auf jeden Fall. Ja, vielen Dank. Insofern danke ich mich fürs Mitspielen und für den Ausflug in Infected. Wir danken fürs Meistern. Man hört sich dann später irgendwann mal und für den einen oder anderen geht es ja dann bald auch wieder weiter in, ja, etwa 100 Jahre früher in die Cthulhuide Welt, wieder nach Amerika. Insofern, bis dahin. Ciao, ciao. Bye, bye. Tschüss. Servus. Tschüss. Zum Abschluss dieser Kampagne noch eine kleine Bitte. Wir würden uns sehr freuen, von unserer Zuhörerschaft ein kleines Feedback zu hören. Kommentare, Bewertungen und Ähnliches sind erwünscht auf allen gängigen Plattformen, besonders aber auch auf der Webseite jägers.net. Infected ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel von Oliver R. Sheed und erschien bei den Immersion Studios. Weitergehende Informationen zum Abenteuer und nützliche Links findet ihr auf jägers.net in den Shownotes zur jeweiligen Folge. Die Musik im Eingang und im Abspann dieser Folge ist von Hans Atom, trägt den Titel Hurricane, ist lizenziert unter Creative Commons Attribution Lizenz 3.0 und zu finden auf ccmixter.org. Du hast. Brauch grad mal eine Sekunde, Moment. Kein Problem. Yo. Du hast. Säufer. Ach ja, das hab ich bald auch alles, um Gottes Willen. Ja. Nee, am Anfang hört sich das. Ja, weil das dauert noch nicht. Das dauert noch. Du hast noch nicht, weil das geht dann. Oh nee, ich will aber nicht. Oh doch. Und wenn du fängst, nee, alle zwei Stunden. Alle zwei Stunden. Na gut. Jetzt wird die Flasche Wodka aufgemacht. Plunk, kluck, kluck, kluck, kluck, kluck, kluck, kluck, kluck. Schön, dass du das alles aufnimmst. Der kriegt einen Schock, wenn er das hört. Irgendwo gab's Nachricht jetzt die Tage, dass immer mehr Eltern ihren Kindern Schlafmittel verabreichen. Jetzt echt, oder was? Mhm. Ja, habe ich auch gelesen. Tatsächlich, ja. Finde ich das ziemlich heftig, aber ja. Was sind denn das für Kranke? Einfach nur krank. Der ist so alt wie unser. Sag ja, mit dem Infected haben wir nicht so Glück wie mit Call of Cthulhu, hör Thomas. Inwiefern? Hier haben wir immer irgendwelche Störungen oder sonst was gehabt. Ja. Da sind wir wieder. Du hast. Du hast. Ich habe ein Bier aufgemacht und dann ist jetzt Ruhe für den Rest der Nacht. Das dachte ich, ich habe eigentlich Flasche Wodka getippt, aber okay. Eine unsichtbare Macht bewegt uns. Es ist ein X durch mich durch. Bin ich jetzt tot? Genau. Dies war eine Jägers.net-Produktion aus dem Jahre 2017.